Die Höflichkeit der Genies. Ein Dramolett von Peter Hax. Da ihr entfallen war, was sie veranlasst haben mochte, herzukommen, hielt Hefziban Nikolas ein paar Schritte, nachdem sie das Zimmer betreten hatte, inne und dachte nach. Dabei fiel ihr Blick durch die Scheibe. Es war eins jener merkwürdigen kalifornischen Wohnzimmer, deren Tür unmittelbar ins Freie führt, und erhaschte draußen eine Gestalt. Hatte sie denn gerade geklingelt? Nein. Sie hatte natürlich nicht geklingelt. Vermutlich hatte sie geklopft. Sie! Hey, Sie! Mann! Kehren Sie um! Ganz leise geklopft. Hefziban hat es gehört, jedoch keine Schlussfolgerung daraus gezogen und zu spät die Tür aufgerissen. Sie können hereinkommen, wir sind zugegen. War der Mensch taub? Warum blieb er nicht stehen? Warten Sie doch! Nachdem sie ihn eingeholt hatte, musste sie ihn geradezu mit Gewalt ins Zimmer ziehen. So sehr sträubte er sich. Sie hätten nicht aufgeben dürfen. Es war reiner Zufall, dass ich Sie durchs Fenster beobachtet habe. Es hat keiner geöffnet. Die Klingel ist kaputt. Ach so. Die Klingel. Sie hätten lauter klopfen müssen. Ich nahm an, Herr Menuhin wolle vielleicht nicht gestört werden. Und bin wieder weggegangen. Weggegangen? Das ist stark. Wohin denn weggegangen? Nach Hause. Hefziban sah ihn misstrauisch an. Nicht zu Sam Pollocks Reisebüro? Nein, nach Princeton, New Jersey. Ach, ich glaubte, Sie seien der Mann, der die Bettkarten für den 6-Uhr-Zug vorbeibringt. Ich bedauere. Mein Name ist Einstein. Oh, sehr erfreut. Ich bin Frau Nicholas. Ich mache mir wirklich Vorwürfe, dass ich nicht der Mann mit den Schlafwagen mir jetzt bin. Ich hätte, wenn es sich möglich macht, gern Herrn Menuhin gesprochen. Herrn Menuhin? Ja, dass Sie einmal so freundlich waren, mich zurückzuholen. Hefziban seufzte. Sind Sie angemeldet? Wenn es etwas gibt, das ich mehr hasse als Besucher, dann sind es unangemeldete Besucher. Wie, Sie deuten an, ich sei nicht angemeldet. Gütiger Gott, ich habe es vergessen. Es kommt vor, dass ich Dinge vergesse. Ich bin ein wenig zerstreut, müssen Sie wissen. Herr Menuhin ist verhindert. Wir beginnen heute eine Tournee. Schade. 5 Minuten hätten mir vollkommen genügt. Dann entschuldigen Sie also. Ich danke Ihnen für die Auskunft. Sie waren sehr liebenswürdig. Sie musste ihn erneut am Ärmel fassen, da er bereits Anstalten machte, die Tür aufzuziehen und wegzugehen. Sie kommen tatsächlich aus Jersey? Ja. Und fahren jetzt wieder hin? Ja, ich habe hier am stillen Ozean sonst nichts zu erledigen. Wenn Sie tatsächlich aus Jersey kommen, weshalb haben Sie kein Gepäck? Meine Tochter hat mir den Koffer gepackt, aber dann habe ich ihn stehen lassen. So zerstreut waren Sie? Leider. Geschieht Ihnen so etwas öfter? Was? Dass Sie Ihren Koffer vergessen? Fast immer. Dann hätte Ihre Frau Tochter Sie erinnern müssen, ihn mitzunehmen. Es ist ihr misslungen. Ich bin durch die Hintertür entwichen. Ich habe für diese Koffer nichts übrig. Ich trage sie völlig nutzlos mit mir herum. Ich packe sie ohnehin niemals aus. Ja, Zerstreutheit ist ein großer Nachteil im Leben. Wem sagen Sie das? Andererseits lässt sie Raum im Kopf für die wesentlicheren Dinge. Nun gut, ich will Ihnen Ihre Geschichte glauben, Ihrer Hose wegen. Sie ist von der Reise zerknittert, das sieht man. Nicht erst von der Reise. Ich setze all meine Willenskraft daran, zu verhindern, dass einer sie bügelt. Aber seien Sie nicht beunruhigt, sie war in der Reinigung. Ehrlich, ich finde es ein wenig hochmütig, eine Hose säubern, aber nicht bügeln zu lassen. Ich bin nicht frei von Hochmut, das haben Sie herausgefunden. 5 Minuten, sagen Sie? Äußerstenfalls. Ich werde Herrn Menuhin fragen. Sie sind mehr als gütig. Wie war noch Ihr Name? Einstein. Mein Name ist Albert Einstein. Das ist ein deutscher Name, nicht wahr? Ja. Wie schreibt man ihn? E-I-N-S-T-E-I-N. Hm? Einstein. Welches ist Ihr Beruf, Herr Einstein? Ich bin Physiker. Verstehe. Warten Sie hier. Damit verschwand sie in den angrenzenden Raum, war jedoch wenige Augenblicke später wieder zurück. Mit sich schleppte sie eine Leiter, eine einfache Bockleiter, nicht sehr groß, welche sie vor dem Besucher aufstellte. Wenn Sie Physiker sind, Herr Einstein, dann können Sie eigentlich doch gleich die Klingel ganz machen. Selbstverständlich. Wo haben Sie sie? Hier oben. Sie nahm die Leiter und drückte sie ein Stück näher zur Tür, bevor sie ihn, um ihn nicht von der Arbeit abzuhalten, allein ließ. Aber ich bitte Sie ausdrücklich, keinen Schmutz zu hinterlassen. Einstein hatte begonnen, die Leiter zu ersteigen, die ihm jetzt um einiges höher vorkam als vorhin. Da erschien Menuhin. Er strebte geradewegs auf ihn zu, vermutlich, um ihm die Hand zu schütteln. Ich begrüße Sie, seien Sie von Herzen willkommen. Was für eine hohe Stunde in meinem Leben. Professor Einstein in meinem Haus. Nennen Sie mich doch nicht Professor, aber keine Konvention zwischen uns, Meister, ich bitte Sie. Ich bin nur ein dummer Musiker, ich kann mir nicht leisten, unkonventionell zu sein. Es ist eine so unglaubliche Ehre. Plötzlich verstummte er. Aber was um Himmels Willen machen Sie da auf der Leiter? Die Dame hat mich gebeten, einen Blick auf Ihre Klingel zu werfen. Auf meine Klingel? Sie scheint zu versagen, deshalb... Was für ein Unsinn! Kommen Sie bitte sofort herunter und erzählen Sie, was hierher führt. Sie suchen mich sicher ja nicht nur auf, um mir guten Tag zu sagen. Das ist richtig. Mich leitet eine bestimmte Absicht. Kommen Sie, ich will alles wissen. Sehen Sie, ich hörte Sie im Rundfunk in dem Violinkonzert von Mendelssohn. Ah, E-Moll. Ja. Und? Und ich wollte Ihnen sagen... dass es mir gut gefallen hat. Und? Sonst nichts. Sonst nichts? Nein. Menuhin schwieg. Einstein schwieg ebenfalls. Um mir diese Höflichkeit zu erweisen, haben Sie sich eigens den Weg von Pasadena hier nach Alma herüber gemacht. Nicht von Pasadena. Wie, Sie kommen nicht vom Kalifornischen Institut für Technik? Nein, ich komme unmittelbar aus Princeton, vom Institut für fortgeschrittene Studien. Sie sind quer durch Amerika gefahren. Diagonal. Um mir zu sagen, dass Ihnen mein Violinkonzert gut gefallen hat. Deswegen. Ich dachte, es könnte Sie freuen. Ich glaube immer mehr, je größer wir sind, desto seltener lobt man uns. Das jedenfalls ist meine Erfahrung. Wie zur Bekräftigung nickte Einstein, da ihm nicht entging, dass Menuhin verlegen wirkte. Ich freue mich unendlich über Ihr Lob. Es ist mir so bedeutsamer, als Sie ja selbst Geige spielen. Nicht genug, um sagen zu dürfen, Sie seien ein guter Mann. Was ich eben noch einschätzen kann, ist, dass das, was Sie da handhaben, keine Trommel ist. Ich gebe mich über den Wert meines Urteils keiner Täuschung hin. Zwischen Ihnen und mir liegen Welten. Und es ist mir gar nicht leicht gefallen, Ihnen von Angesicht zu Angesicht entgegenzutreten. Ich kenne alle Physiker und ein paar Könige. Diese Art Leute macht mir nichts aus. Aber ein Genie, das ist etwas anderes. Nein, Sie nennen mich ein Genie. Entschuldigen Sie, ich weiß kein besseres Wort. Sie, das einzige Genie des Jahrhunderts, das einzige. In unserem Jahrhundert ist kein Genie möglich, außer in der Naturwissenschaft. Außer in der Kunst. Physikalisches Genie gab es allenfalls in der Antike, als die Physik noch eine Kunst war. Ich, was mich angeht, ich bin ein einfacher Rechenmeister. Wir hatten ein paar Unstimmigkeiten in der Lehre von den Wellen und von den Teilchen. Ich habe sie behoben. Inzwischen herrscht wieder Ordnung. Ich mache meine Arbeit, wie sie gemacht werden muss, das ist alles. Auch ich mache meine Arbeit, wie sie gemacht werden muss, ja. Sie auch. Glauben Sie mir. Nun, vielleicht ist es das, was uns von der Mehrzahl der Menschen unterscheidet. Also Sie sprechen jetzt von der modernen Musik. Ich spreche von der modernen Physik. Also die moderne Musik, müssen Sie wissen, das ist eine ganz sonderbare Erscheinung. Warum, so frage ich mich, soll man moderne Musik spielen, wenn es doch die Musik gibt? Das ganze Zeug ist wurzellos, hat keinen Zusammenhalt. Ich versichere Ihnen, Professor Einstein, nichts ist so windig und verdorben wie diese Zwölftonmusik. Nein, das Windigste ist der Indeterminismus. Wirklich das Windigste? Die Geheimnisse der Vernunft sind so viel unerschöpflicher als die der Unvernunft. Vergessen wir die Gegenwart. Wir verstehen uns. Das Gespräch über derart umfassende Gegenstände hatte Einstein ein wenig erschöpft. Er holte mehrmals tief Luft und sah sich unschlüssig im Zimmer um. Als sein Blick über den Tisch schweifte, blieb er an einer Schallplatte hängen. Ach, hier ist ja das Mendelssohn-Konzert. Ja, genau. Das ist die Einspielung, die Sie gehört haben. Einstein hatte die Hand ausgestreckt, um die Schallplatte zu ergreifen, ließ sie jedoch unverrichteter Dinge wieder sinken. Sie befanden sich nicht persönlich in der Radiostation. Nein. Nein, das macht man kaum noch. Einstein dachte nach. Was es alles gibt. Ich hätte eine Bitte, Meister. Ja? Wahrscheinlich ist sie unverschämt. Betrachten Sie sie als erfüllt. Sie brauchen sie nur zu äußern. Würden Sie mir das Konzert noch einmal vorspielen? Ja, mit dem größten Vergnügen. Ich will nur erst noch meine Arbeit an der Klingel beenden. Ich bitte Sie, diese Klingel, das war einer von Hefzibars Einfällen. Sie dürfen nicht mehr daran denken. Nein, das Problem interessiert mich. Ja, aber welches Problem? Das eines Klingelapparates. Das reden Sie mir jetzt ein. Was soll an einer Klingel denn interessant sein? Lassen Sie uns die Zielsetzung umreißen. Sobald einer auf den Knopf draußen neben der Haustür drückt, soll es hier oben klingeln, richtig? Klar. Nicht so klar. Das Klingeln soll auf das Drücken folgen. Erst der Knopf, danach die Glocke, richtig? Ja, Sie meinen nicht erst die Glocke, dann der Knopf. Genau das. Ja, aber dass es klingelt, bevor einer klingelt, ist ja auch undenkbar. Undenkbar ist nichts. Gut, ich meine, das kann ja nicht sein. Richtig. Unmöglich ist es. Hierin stimme ich Ihnen bei. Was immer sonst sein wird, das Klingeln, wird sich später ereignen als das Drücken. Damit befinden wir uns in einer guten Ausgangslage. Der Knopfdruck ist die Ursache für das Geräusch. Kein Physiker außer mir versteht das noch. Lassen Sie uns eine Abmachung treffen, Herr Menuhin. Ich richte Ihnen die Klingel und anschließend spielen Sie mir Ihr Konzert vor. Menuhin holte tief Luft. Da Sie es wünschen. Abgemacht. Wunderbar. Gut, dann lasse ich Sie jetzt hier allein. Ich habe eine Kleinigkeit in meinem Studio zu erledigen. Es dauert nicht lange und dann treffen wir uns hier wieder. Ich werde ein wenig das Gefühl haben, mir meine Belohnung verdient zu haben. Einstein sah Menuhin nach, bis dieser durch die Schiebetür im Hintergrund ins Nachbarzimmer verschwunden war. Dann wandte er sich der Leiter zu und kletterte sie entschlossen hinauf. Nach mehreren Versuchen, die den gewünschten Erfolg vermissen ließen, gelang es ihm, die Klingel von dem Haken zu lösen, woran sie befestigt war. Er wendete sie hin und her, bevor er begann, sich in ihr Innenleben zu vertiefen. Als Hefzibar, der eingefallen war, dass es an Zangen, Schraubenziehern und dergleichen fehlen könnte, mit einem Werkzeugkasten in der Hand erschien, hörte er sie nicht kommen. Nun? Einstein sah auf. Ich rechne mit keinen Schwierigkeiten. Das will ich hoffen. Yehudi, wissen Sie, verträgt keine Handwerker in seinem Haus. Er versteht nicht, was sie machen. Aber sein Geist arbeitet ohne Unterlass mit. Das strengt ihn furchtbar an. Ich bemühe mich, die Dauer so kurz wie möglich zu halten. Die Dauer wovon? Die Sache will überdacht sein. Wozu? Das ist eine Angelegenheit von Handgriffen. Das ist es wohl. Aber es bleibt allemal besser, sich, bevor man zur Tat schreitet, die theoretischen Grundlagen zu vergegenwärtigen. Ist es nicht vielleicht eher eine Frage des Werkzeugs? Ja, doch. Ganz ohne Zweifel. Sie haben nämlich verabsäumt, mich um eine Flachzange und einen Schraubenzieher zu bitten. Sie haben mir überlassen, daran zu denken. Sie sind sehr hilfreich. Aber das ist nicht die Art Werkzeug, die ich benötige. Nicht? Mein Werkzeug ist Papier. Nicht nur Papier, würde ich meinen. Und mein Kopf, natürlich. Ich soll Ihnen Papier holen? Nicht nötig. Papier führe ich immer bei mir. Ich wäre verloren ohne das. Wie zum Beweis fuhr er in einer seiner tiefen Hosentaschen und beförderte nach kurzem Herumwühlen einen Zettel ans Licht. Da er sehr zerknüllt war, begann er, ihn sorgfältig auf seinem Knie zu glätten. Starr vor Staunen sah ihm Hefziba zu. Ich bin froh zu erfahren, dass Ihre Ausrüstung keiner Vervollständigung bedarf. In diesem Moment kam Menno hin, die Geige in der Hand. Oh, Sie sind noch nicht fertig. Gleich. Die Dame arbeitet mit mir zusammen. Liebling, hältst du für denkbar, dass Professor Einstein deiner Mitarbeit nicht bedarf? Aber ich habe dich ja noch nicht einmal vorgestellt. Professor Einstein, das ist Hefziba. Verzeihen Sie, Herr Professor. Ich hätte Sie natürlich kennen müssen. Nein, verzeihen Sie mir, Frau Menuhin. Ich habe so etwas wie Niklas verstanden. Hefziba ist meine Schwester. Meine Frau ist nach Minneapolis vorausgefahren, um das nächste Gastspiel vorzubereiten. Es gibt kaum eine Lage, die ich nicht missverstehe. Es hat mit meinem Beruf zu tun. Es rächt sich offenbar, wenn man eine Lage auf Anhieb versteht. Ihre Schwester Hefziba. Ja, ich liebe sie. Und sie begleitet mich auf dem Pianoforte. Hefziba lächelte, nun doch etwas verlegen. Eine Musikerin. Das gibt es selten. Ja, nicht auf dem Klavier. Das Klavier ist ja ein weibliches Instrument. Es ist vollkommen seelenlos. Aber natürlich gibt es keine Geigerinnen. Ich glaube, Hefziba, wir sollten Professor Einstein nicht von seiner Betätigung abhalten. Ist noch irgendetwas, das wir für Sie tun könnten, Professor? Haben Sie zufällig ein Buch über Relativitätstheorie? Wie über Relativitätstheorie? Es sind ein paar ganz volkstümliche erschienen und eigentlich jedes von ihnen könnte die Erlernung beschleunigen. Die Erlernung der Relativitätstheorie? Ja. Aber ich denke, die haben Sie erfunden. Ja, eben. Ich habe sie erfunden, also habe ich sie vergessen. Man vergisst ja nicht so gründlich wie das, was man selbst in die Welt gesetzt hat. Es ist wahrscheinlich die Rache des Gehirns für die Geburtsschmerzen. Schon während ich den Nobelpreis für die Relativitätstheorie entgegennahm, fühlte ich Gewissensbisse, weil ich sie mir nicht merken konnte. All die Jahre jetzt beschäftige ich mich mit der einheitlichen Feldtheorie aus. Hier sollte sich eigentlich die allgemeine Relativitätstheorie ableiten lassen und aus der die spezielle. Aber wozu benötigen Sie die Relativitätstheorie? Von der müsste sich ziemlich mühelos ein Weg zu Maxwell und Faraday finden. Denn diese Klingel, müssen Sie wissen, funktioniert elektrisch. Und dann auch ein Weg zu Newton. Zu Newton? Ja, wegen des Knopfes. Entschuldigen Sie, Professor, entschuldigen Sie. Ich bin in einem Elternhaus von hoher Bildung aufgewachsen. Ich hatte nie im Leben eine einzige Physikstunde. Aber ist das nicht ein ziemlich umwegiges Verfahren? Sehen Sie, die physikalischen Gesetze verlaufen so fremdartig, so anders. Das ist eine merkwürdige kleine Welt hier. Hier? Ja. Hier in Kalifornien? Sie sagen es. Menuhin verstummte. Hefziba dagegen, die sich während der gesamten Unterhaltung gewissenhaft zurückgehalten hatte, regte die Behauptung, die sie soeben herausgehört zu haben meinte, zu einer Nachfrage an. Was haben Sie gegen die physikalischen Gesetze in Kalifornien? Sie lächelte streng. Oh, Sie sind nicht tadelnswerter als sonst wo auf der Welt. Aber glauben Sie mir, Frau Niklas, Kalifornien ist ein ungeheuer absonderlicher Ort, verglichen mit dem Kosmos. Mit leichtem Stirnrunzeln hörte sie zu. Konnte es sein, dass dieser Mann sich über sie lustig zu machen gedachte? Ich glaube, der Kosmos ist ein ungeheuer absonderlicher Ort, verglichen mit Kalifornien. Ich gebe Ihnen die ausdrückliche Erlaubnis, die Dinge so zu sehen, Frau Niklas. Ich wollte nur sagen, diese entlegenen Bedingungen, so fern der Lichtgeschwindigkeit, sind wirklich ziemlich verwickelt. Ich habe da nicht sehr viel Erfahrung. Vielleicht sollten Sie dann doch besser... Einstein schüttelte den Kopf, bevor er Hefzibah ansah. Lassen Sie sich unter keinen Umständen entmutigen, Frau Niklas. Sie haben mir das größte Geschenk gemacht, das man einem Wissenschaftler zukommen lassen kann. Eine wissenschaftliche Aufgabe über das Verhalten der elektromagnetischen und der Materiewellen in Kalifornien. Man kommt nicht drauf. Man muss drauf gestoßen werden. Den Geräuschkörper habe ich fürs Erste besichtigt. Wenn Sie gestatten, möchte ich jetzt hinausgehen und einen vorläufigen Eindruck von dem Auslösemechanismus gewinnen. Gesagt, getan. Einstein stieg von der Leiter und verschwand nach draußen. So berühmt sein, wie du sagst, Yehudi. Aber ich habe nebenan eben den schwarzen Jungen gesehen, der die Schwimmbecken reinigt. Ich könnte ihn doch hereinrufen und ihm sagen, dass er uns die Klingel macht. Nein, nein, das verbiete ich dir. Schon gut. Hefzibah. Ja? Hast du gehört, was ich dir eben sagte? Sicher habe ich gehört, was du eben sagtest. Ja, und? Was sagte ich? Schon gut, du hast es mir verboten. Meinst du, dein Herr Einstein ist der beste Mann für diese Sache? Ja, Einstein ist der beste Mann für jede Sache. Ich meine, ob du meinst, dass er es kann? Er macht es auf seine Art. Er wünscht, an meiner Klingel zu forschen. Wer bin ich denn, Einsteins Forschungen einzustellen? Die Regierung der Vereinigten Staaten? Er sagt, es interessiert ihn. Und weiß Gott, Einstein hat das Recht zu tun, was ihn interessiert. Ich glaube nicht, dass es ihn interessiert. Ich glaube, er ist bloß höflich. Ja, ja, natürlich ist er das. Und das Einzige, was dir darauf einfällt, ist, ihn zu kränken. Einstein hat nicht gezögert, mir seine Hilfe anzubieten. Er, ein so viel größerer als ich. Er trägt keine Socken. Hast du das bemerkt? Ja, ich beneide diesen Mann. Ich lebe im heißen Süden, er im kalten Norden, aber er ist es, der keine Socken in den Schuhen trägt. Ich warne dich, Hefzibah. Vergiss den schwarzen Jungen. Warum hast du die Geige wieder aus dem Gepäck genommen? Ich habe mit Kurt telefoniert. Kurt Weinhold? Ja. Ich habe daran gedacht, das E-Moll-Konzert hier im Haus zu geben. Hier im Haus? Ein Konzert? Ja, genau. Für Professor Einstein. Wie kommst du auf den aberwitzigen Gedanken? Einstein hat mich darum gebeten. Wie das? Ihm geriet die Schallplatte in die Hand und dann haben wir eine Abmachung getroffen. Was für eine Abmachung? Er verpflichtete sich, die Klingel zu flicken. Das war sein Teil der Abmachung. Und ich verpflichtete mich, ihm den Mendelssohn vorzuspielen. Auf eine Weise bin ich mit ihm im Wort. Verstehst du das? Ich verstehe, dass er der größte Narr der Welt ist. Dich ausgenommen. Aber offenkundig hatte er einfach die Schallplatte im Sinn. Nein, wie kann er denn die Schallplatte im Sinn gehabt haben, dummes Weib? Er reist doch nicht nach Los Angeles, um eine Platte zu hören, die er ohne Unterschied auch in Princeton hätte hören können. Er hat den Erdteil durchmessen. Er kann das verlangen. Keiner kann das verlangen. Einstein kann. Schlag dir diese Überlegungen aus dem Kopf. Es ist außerhalb jeder Möglichkeit. Überhaupt nicht. Die Symphoniker proben eben unter Enesco im Konzerthaus. Sie könnten in 10 Minuten hier sein. Es wäre unbezahlbar. Das wäre sehr wohl bezahlbar. Du müsstest die Gage fürs Orchester bezahlen. Ja, das müsste ich. Den Ausfall der Probe? Genau. Und die Miete fürs Auditorium? Kurt hat es durchgerechnet. Es ist eine Angelegenheit von höchstens $10,000. Gut, so viel Geld hat keiner. Natürlich habe ich das Geld. Ich verdiene eine Unmasse von dem Zeug, Jahr aus, Jahr ein, seit 20 Jahren. Wofür haben wir Geld, Hefzibar, wenn nicht, damit wir uns leisten können, uns um Geld nicht zu kümmern? Hör jetzt auf! Ich mag nicht, wenn Männer spinnen. Denk an den Spruch, den unsere Mutter immer sagt. Ein Tscherkesse lässt keine Sache unvollendet. Dir ist klar, dass Enescu keinesfalls bereit wäre, in einem Zimmer zu dirigieren. Enescu kommt. Er kommt. Ich habe ihn bedroht und er kommt. Er kommt? Ich habe Kurt gesagt, er soll ihm sagen, wenn er nicht kommt, dirigiere ich selber. Du hast dieses Konzert bereits abgeschlossen? Ja, das Orchester ist unterwegs. Wenn uns gelänge, die Künstler durch den Garten in mein Studio zu führen, ergäbe es sogar eine Überraschung. Allerdings sehe ich eine Schwierigkeit. Ist das möglich? Du siehst eine Schwierigkeit? Ja, sie sind im Augenblick nur mit 2 Kontrabässen besetzt. Und? Ich will 4 Bässe. Bitte tritt sofort noch einmal mit Kurt in Verbindung. Einer, er oder du, muss mir mindestens noch 2 zusätzliche Bässe auftreiben. Ganz gleich woher. Ich flehe dich an. Man kann das Stück sehr gut mit 2 Kontrabässen spielen. Ich nicht. Juri, deine Überhebung ist unbeschreiblich. Was sagst du da? Ich weiß, dass du unbescheiden bist. Ich habe mich drein ergeben, obwohl ich genug darunter leide. Aber heute, Juri, machst du mich vor dir schaule. Aber nenn mir einen einzigen vernünftigen Grund, warum ich bescheiden sein sollte. Jeder Mensch sollte bescheiden sein. Aber worauf sollte ich denn bescheiden sein? Findest du mich nicht begabt? Du bist erstklassig, Judy. Aber du bist nicht einverstanden, wenn ich mich begabt finde. Und du nimmst, glaube ich, übel, wenn Albert Einstein mich begabt findet. Du verlangst ein Alleinrecht auf die Bewunderung meiner Person. Dass ich begabt bin, soll deine Entscheidung sein und nicht eine Tatsache. Judy, es steht dir nicht, wenn du schlau wirst. Wir können Herrn Einstein kein Konzert geben, denn wenn wir den 6-Uhr-Zug nicht erreichen, versäumen wir das Gastspiel in Minneapolis. Ja, am liebsten ließe ich das ausfallen. Ich weiß wirklich nicht, was ich dort soll. Ich überbürde mich mit Terminen. In meinem Hirn ist kein Blut, auf meinen Nerven ist kein Fett mehr. Ich bedarf der Muße und stattdessen richte ich mich zugrunde. Und für wen? Für die gehörlosen Schwachköpfe in Minneapolis. Wir haben doch alles nur leichte Stücke im Programm. Ich kenne keine leichten Stücke. Begabung ist, wenn einem jede Arbeit 10-mal so schwer fällt wie jedem anderen Menschen. Sage nicht, du willst den Vertrag brechen. Unbesorgt, ich will den Vertrag nicht brechen. Meine Künstlerseele erlaubt mir nicht, das zu wollen. Wir fahren also. Nein, wir fliegen. Wir fliegen? Ja, es geht ja nicht anders, wenn ich hier das Konzert spielen und morgen in Minnesota auftreten soll. Ich hasse dich. Seit einem Jahr hast du dem Fliegen abgeschworen und liest mir jedes Luftunglück aus der Zeitung vor und quälst mich mit Tagen und Nächten in diesen dreckigen Eisenbahnzügen und plötzlich, wegen dieses zerknitterten alten Mannes, ich rede keinenfalls nur von seinen Hosen, aber ich rede durchaus auch von seinen Hosen, wegen dieses sockenlosen Genies. Hefzibar brach ab. Einstein stand in der Tür. Darf ich eintreten? Ja, treten Sie ein, Professor, bitte. Hefzibar räusperte sich. Ja, Hefzibar, du hattest doch vor, Weinhold anzurufen. Judy. Ja, ich glaube, da war noch die Sache mit den Bassgeigen. Hefzibar verließ den Raum. Wortlos. Und? Professor, kommen Sie voran? Glänzend. Ich arbeite gern im Freien. Aber sagen Sie, in Kalifornien wächst kein Gras auf der Erde. Ist das so? Ja, das ist so. Es ist mir aufgefallen. Und? Was macht die Lehre vom Elektromagnetismus? Stellen Sie sich vor, ich habe sie schon... abgeleitet? Wahrscheinlich gemogelt. Was man im Jugendalter gewusst hat, vergisst man nicht wirklich. Man hat es nur weggelegt und es fällt einem unerlaubt leicht wieder ein. Also, dann wissen Sie bereits, auf welche Weise eine Klingel klingelt. Das ist jetzt noch mal eine Sorge. Auf welche Weise eine Klingel klingelt, habe ich auch als Junge nicht gewusst. Ich hatte nie das geringste Interesse an Apparaten. Aber... bevor ich in den eigentlich schöpferischen Teil eintrete, habe ich mir eine Pause verdient, glaube ich. Nachher erledigen wir zügig den Rest. Er holte seine Pfeife hervor, klopfte sie aus, blies kurz hinein und begann sie zu stopfen, als Hefzibah zurückkam. Ich bitte Sie, rauchen Sie jetzt nicht auch noch. Oh, meine Tochter würde Ihnen für diesen Hinweis dankbar sein. Und besonders Frau Dukas ist meine Sekretärin. Keine ist tüchtiger. Aber wenn ich arbeite, muss ich rauchen. Vielleicht sterbe ich dann früher. Aber wozu mein Leben verlängern, wenn ich dadurch erreiche, dass ich nicht arbeite? Wahrscheinlich rauchen Sie nur gern. Das ist gewiss die Wahrheit. Sie haben nicht möglicherweise eine Zigarre in einer Ihrer Schubladen. Wir bewahren in diesem Haus kein Gift auf, Professor Einstein. Ein Glück. Zigarren sind mir nämlich durchaus verboten. Nun, eine halbe Pfeife wird es auch tun. Wie ein Probezug verriet, war die Pfeife zu fest gestopft. Einstein kratzte mit dem Fingernagel in ihr herum, um den Tabak zu lockern. Die überschüssigen Krümel verteilten sich, von Hefzibah mit stummen Missfallen quittiert, um ihn herum auf dem Boden. Ich danke Ihnen für Ihre Fürsorge, Frau Niklas. Gut gelaunt riss er ein Streichholz an. Da! Es brennt! Und entzündete die Pfeife. Ich benutze nämlich immer nur ein einziges Streichholz. Wenn es vorher ausgeht, rauche ich nicht. Es ist nicht ausgegangen. Nein, die Vorsehung hat gelegentlich Mitleid mit einem unwürdigen Greis. Einstein lachte und warf das Streichholz zur Seite. Sie sind so jung, Herr Menuhin. Woher nahmen Sie die Zeit, so fabelhaft gut zu werden? Ich war ein Wunderkind. Ach ja, natürlich, so wie ich auch. Wir waren es beide. Ja, aber alle Menschen, glaube ich, wären Wunderkinder, wenn man sie ließe. Ja, das ist überhaupt keine Frage. Ein Kind kann sowieso alles, was es will. Nachdenklich beugte sich Einstein über den Tisch, holte seinen Stift hervor und begann, sich Notizen zu machen. Professor? Bitte? Sie schreiben auf meiner Damastdecke. Ich bitte tausendmal um Vergebung, Frau Niklas. Es ist eine Unart von mir und ich bin fürchtig geistig zu unbeweglich, um sie jetzt noch abzustellen. Hefzibah atmete lange und tief durch. Was ihr beiden da über Kinder sagt, widerspricht jeder Erfahrung. Aus dem schwarzen Jungen von Überm Hügel zum Beispiel ist nichts geworden. Er hat einen Bruder, der sogar die Oberschule besucht. Aber er selbst ist fast ein Idiot. Und nur für die Bazins zu gebrauchen. Das Äußerste ist vielleicht, dass er eine Klingel reparieren kann. Nein, das ist zu falsch, Hefzibah. Ich muss Ihrem Herrn Bruder recht geben. Männer geben Männern immer recht. Sobald eine Frau eine eigene Meinung äußert, sind sie gegen sie verbündet. Einen Augenblick lang sah es aus, als setze Einstein nachdenklich, wie er innehielt, zu einer Erwiderung an. Dann jedoch trat er lediglich einen Schritt vor, näher an die Wand heran und ging dazu über, sie mit Formeln zu bedecken. Warum um Gottes Willen beschmieren Sie meine Tapete? Ich kann nichts dafür, murmelte er entschuldigend, ohne sich bei seinem Tun zu unterbrechen. Dass Sie fremde Wohnungen schmutzig machen? Hefzibahs Kopf war rot angelaufen. Ich verliere den Gesprächsfaden nicht, seien Sie versichert. Aber derlei widerfährt mir, wenn ich mit einer wissenschaftlichen Herausforderung beschäftigt bin. Meine Aufmerksamkeit steht voll zu Ihrer Verfügung, Frau Niklas. Aber irgendetwas in mir hört nie auf zu denken. Ihr Unterbewusstes? Nennen wir es mein Unterverstand. Sehen Sie, ich arbeite an Ihrer Klingel und merke es nicht. Wo blieben wir stehen? Bei den Kindern und dass sie alle ein Wunder sind. So ist es. An keinem von ihnen ist etwas Besonderes. Was ich bin, verdanke ich den großen Physikern, die meine Lehrer waren. Das ist meine Rede. Was wir sind, haben uns die Meister gegeben. Höchstens... Ja. Was wollten Sie aussprechen? Vielleicht hätte mir ein Jahr bei einem Elektroinstallateur gut getan. Wissen Sie, was ich in meiner Ausbildung immer vermisst habe? Ein Jahr als Bordellgeiger. Hefziba hatte sich geschworen, die beiden sich in Betrachtungen über ihre Vergangenheit ergehenden Männer keines weiteren Wortes zu würdigen. Das ist die Elga-Partitur, worauf Sie jetzt Ihre Krakel machen. Jetzt jedoch wurde es ihrem Schwur untreu. Edgar Elga hat dieses Violinkonzert für Yehudi komponiert. Wie? Ich würde die Handschrift nicht als Schmierpapier benutzen. Ja, verlieren wir unser Ziel nicht. Die Pause ist beendet. Ich sollte jetzt allein fortfahren, ungestört. Menuhin, die Geige in der Hand, zögert keinen Augenblick, dem Wink Folge zu leisten. Nach ihm verlässt Hefziba den Raum, unbemerkt von Einstein, der sich bereits wieder in die Partitur bzw. in seine Notizen vertieft hat. Schließlich hebt er den Kopf, legt sie beiseite, klettert auf die Leiter und betrachtet eingehend die Klingel. Einige Zeit später steigt er herab, holt die Notizen vom Tisch und erklimmt die Leiter erneut. Diesmal mit seinen Aufzeichnungen. Zwei Kontrabässe kommen zur Haustür herein, gehen durchs Zimmer und verschwinden durch die Doppeltür in Menuhins Studio. Einstein kommt von der Leiter herunter und wirft eine Art Schaltbild auf die Haustür. Ein sonderbares, an Lautstärke zunehmendes Geräusch kommt auf. Das Orchester stimmt die Instrumente. Das, ja. Frau Niklas! Hefziba lässt ihn nicht lange warten. Haben Sie gerufen? Ich bitte mir Ruhe aus! Ja, Professor, sofort. Hefziba verschwindet nach nebenan. So. Einstein nimmt in dem Schaltbild natürlich eine letzte, so winzige Veränderung vor. Ach, das ist dann schön. Das tritt ist er zurück. Manche Lösungen haben eine Selbstverständlichkeit, die sich unserer Ahnung von Vollkommenheit nähert. Frau Niklas! Er besteigt die Leiter und befestigt einen lose aus der Klingel hängenden Draht. Hefziba erscheint in der Doppeltür. Kommen Sie herein, Frau Niklas. Ich hab's gefunden. Die Klingel ist ganz? Lassen Sie uns das annehmen. Wie haben Sie es gemacht? Allgemeinverständlich gesagt? Wenn es möglich ist. Allgemeinverständlich gesagt, ich habe zwei Drahtenden miteinander verbunden. Verstehe. Es klingt ganz einfach, nicht? Wissen Sie, worauf ich in meinem langen Leben am meisten stolz bin? Auf den Nobelpreis? Auf meine Fähigkeit, die verwickelsten Sachverhalte in Alltagsworten darzustellen. Sie meinen, es war weniger einfach, als es sich anhört. Ich gestehe, ich war ein- oder zweimal versucht aufzugeben, aber ich habe es durchgestanden. Was man begonnen hat, muss man zu Ende führen. Sonderbar, dass Sie das sagen. War Ihre Mutter Tscherkessin? Nein, sie war aus Schwaben. Ich habe mir erlaubt, nach Ihnen zu rufen, Frau Niklas, weil ich Sie bitten möchte, mich beim Abschluss des Experiments zu unterstützen. Wir wollen Ihren Herrn Bruder überraschen. Verfügen Sie sich nach draußen, wenn Sie so freundlich sein möchten. Ich gebe Ihnen ein Winkzeichen. Dann drücken Sie auf den von mir mit einem Omega bezeichneten Knopf. Fertig? Fertig. 3, 2, 1, jetzt! Er gibt das Zeichen. Es klingelt. Es klingelt! Nochmal! 3, 2, 1, jetzt! Er gibt das Zeichen. Es klingelt. Ja! Das war's! Draußen wird auf den Knopf gedrückt und drinnen nach einer noch genau zu bestimmenden, aber für praktische Erwägungen bedeutungslosen Weile, drinnen rührt sich die Glocke. Was für eine Versuchsanordnung. Ich zweifle, ob irgendein Mensch der zivilisierten Welt, mich ausgenommen, dieses Ergebnis würde zustande gebracht haben. Jedenfalls werde ich sofort in den Annalen veröffentlichen. Wollen wir es zum allerletzten Mal wiederholen? 3, 2, 1! Er gibt das Zeichen. Es klingelt. Da wird die Doppeltür zum Nebenraum auseinandergeschoben. Verdutzt erblickt Einstein das Symphonieorchester, das gleich darauf einsetzt. Menuhin geigt. Die Höflichkeit der Genies, ein Dramolett von Peter Hacks. Fürs Radio eingerichtet von Thomas Fritz. Es spielten Einstein Ernst Jacobi, Menuhin Jens Harzer, Hefzibar Judith Rosmeier, Erzähler Michael Tregor. Dramaturgie Thomas Fritz, Ton Holger König, Schnitt Hans-Peter Runert, Regieassistenz Matthias Seimer, Regie Wolfgang Rindfleisch. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2013.